Euch dein Heiland lässt dich laden, komm, komm und sieh. Zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden, komm, komm und sieh. Lasst die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lasst widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm, komm und sieh. Sagt den Kleinen, sagt den Großen, komm, komm und sieh. Keiner wird hinausgestoßen, komm, komm und sieh. Lasst die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lasst widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm, komm und sieh. Komm, eh dich die Nacht ereile, komm, komm und sieh. Jesus rettet, Jesus heilet, komm, komm und sieh. Lasst die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lasst widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm, komm und sieh. Gott will dir viel Gnade erweisen, komm, komm und sieh. An seinem Tische speisen, komm, komm und sieh. Lasst die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lasst widerhallen. Gott vergibt den Sünden allen, komm, komm und sieh. Alle, die den Tisch umringen, komm, komm und sieh. Darum auch mit Freuden singen, komm, komm und sieh. Lasst die Botschaft weiten schallen, Berg und Tal lasst widerhallen. Gott vergibt den Sünden.